Nachtflug, ein Hörspiel von Erich Ebermeyer, nach dem gleichnamigen Roman von Antoine de Saint-Exupéry. Die Personen und ihre Darsteller: Der Chef Paul Hoffmann, Peter Glock, Pilot Kurt Haas, Hilde, seine Frau Ortrud Bechler, Espensen, Werkmeister Hans Mahnke, Schmidt, Bordmonteur Walter Thurau, Karst, Sekretär Willi Reichmann, Fräulein Uhl, Telefonistin Elisabeth Zimmer. Regie Paul Land. Hallo, Zentrale. Verbinde. Schuppen 4, verbinde. Hallo? Nein, Frau Glock. Es bleibt bis jetzt bei 90 Minuten Verspätung. Nein, keine neue Meldung. Bitte schön. Hallo, Zentrale? Herr Direktor? Werkmeister Estensen sofort zu Herrn Direktor? Bitte sehr. Morgen, Frau Uhl. Chef schon da? Eben durch. Hallo, Zentrale? Werkstatt 3? Werkmeister Estensen möchte sofort zum Chef kommen. Jawohl, sofort. Hallo, Zentrale? Verbinde, Herr Direktor. Wissen Sie was Näheres über Espensen, Frau Uhl? Espensen soll an der Notlandung von D-1473 schuld sein. Gestern Abend bei Brüssel? Was passiert? Noch nichts Näheres bekannt. Chef hat eben Brüssel angemeldet. Pilot lebt? Pilot lebt. Maschine schwer beschädigt. Na also, sind wir ja wieder mal mit einem blauen Auge davongekommen. Dafür kann Herr Espensen doch nichts, dass der Pilot sich nicht das Genick gebrochen hat. Hallo, Zentrale? Brüssel? Moment bitte. Hallo? Herr Direktor? Brüssel? Bitte melden. Espensen ist verantwortlich für alle Maschinendefekte nach dem Westen rüber. Schade, war ein ordentlicher Mann, der alte Espensen. Seit 1904 bei der Firma und jetzt haben wir schon 1930. Halten Sie doch mal einen Moment Ihren Mund, Karst. Ich kann ja gar nichts verstehen. Sehen Sie? Meldung aus Brüssel. Rechtes Rad hat sich während des Flugs gelöst. Pilot ist 2 Stunden über dem Flugfeld gekreuzt. Dann Landung, Kopfstand, leichte Verletzung, Maschine erheblich beschädigt. Toll, sowas. Da hat irgend so ein junger Monteur von Werkstatt 3 gepatzt und der alte Espensen fliegt jetzt in hohem Bogen raus. Das Ganze nennt sich System der Verantwortung von Vorgesetzten für Fehler ihrer Untergebenen. Naja, anders geht's ja wohl nicht. Klar, ich muss ja auch aufpassen. Hallo, Zentrale? D-8711, Rom, Berlin, Pilot Peter Glock, weitere 20 Minuten Verspätung? Danke. Was? Rom nochmal 20 Minuten? Was der bloß macht da oben, der Glock? Auf 110 kommt da nun unser Meisterpilot. Wissen Sie, was da wieder los ist? Soll heute Nacht ausgebogen sein vor einer Nebelfront zwischen Drehend und Bozen. Ausgebogen? Donnerwetter. Tja, der verdammte Nebel im Oktober. Dabei kann der Glock doch wirklich fliegen. Der ist doch eigentlich viel zu gut für so einen einfachen Nachtflieger. Der könnte glatt nach Amerika rüber oder mal so einen Nonstop-Flug um die Erde rum. Prachtjunge, der Glock. Ach, welch sentimentaler Augenaufschlag. Sagen Sie, Herr Karst, arbeiten Sie heute gar nichts? Na, fieberhaft. Sieht so aus. Hallo, Zentrale? Ja, Frau Glock. Das Glöckchen ruft heute alle 5 Minuten an, seit 2 Stunden. Kunststück bei dem Prachtjungen. Jawohl, Frau Glock. Eben Meldung, dass D-8711 weitere 20 Minuten Verspätung hat. Natürlich, kommen Sie ruhig her. Wird sich freuen, Ihr Mann. Das nette kleine Glöckchen. Hat eben Angst, die junge Frau, um ihren Helden. Sowas von erster Liebe, rührend. Nach 4 Monaten Eheglück und bei so einem Mann. Hallo, Zentrale? Verbinde. Morgen, meine Herrschaften. Morgen, Freund Uhl. Morgen, Meister Espensen. Na, was ist denn eigentlich los? Wo brennt's denn? Der Chef will Sie sprechen. Ach, soll wohl eine Gehaltszulage kriegen, was? Der habe ich gar nicht nötig. Bei den guten Zeiten hat das keiner nötig. Also, nun gehen Sie erstmal rein zum Chef, Herr Espensen. Aber lassen Sie sich der Freund Uhl telefonisch anmelden, sonst wird die Sache bloß noch schlimmer. Was denn für eine Sache? Ich weiß von keiner Sache. So? Na, da können Sie froh sein. Ja, bin ich auch. Ich habe ein gutes Gewissen. Ja, ich schon. Ja, nur reden Sie nicht lange rum, Meister Espensen. Wenn es ein Donnerwetter geben soll, dann lieber gleich. Ein Donnerwetter? Nee, junger Mann. Mit mir macht der Chef kein Donnerwetter. Mit mir nicht. Wer 26 Jahre im Werk ist, der braucht sowas nicht zu fürchten. Hallo, Herr Direktor? Werkmeister Espensen? Jawohl, Herr Direktor. Sie möchten reinkommen. Ja, aber gern. Weshalb denn nicht? Guten Tag, Herr Direktor. Der ahnungslose Engel. 26 Jahre im Haus und kennt den Chef noch nicht. Mancher lernt's nie. Hallo, Zentrale. Verbinde. Kein Wunder. Für die Leute aus den Werkstätten ist der Chef doch der Gott, der in den Wolken thront. Niemand kennt seinen Gott, ehe er ihn packt und straft. Das kann manchmal 26 Jahre dauern. Hübsche Sachen sagen Sie heute, Karst. Und mit so einem bedeutenden Stirnrunzeln. Moment bitte. Hamburg? Hallo? Hamburg? Leitung 2. Bitte melden. Morgen, Fräulein Uhl. Guten Morgen. Morgen, Herr Karst. Morgen. Na, noch immer nichts zu sehen? Gleich wird es soweit sein, Frau Gott. Er schwebt in Windeseile herbei, der Gatte. Hallo, Zentrale. Moment bitte. Jetzt wird er schon die Türme der Stadt liegen sehen. Na, herrlich muss er sein. Nach so einer Nacht plötzlich das Licht, die Sonne, die bekannte Gegend, die Stadt, in der man wohnt. Ja, herrlich. Oh Gott, habe ich eine Angst ausgestanden. Aber weshalb denn? So ein bisschen Verspätung? 110 Minuten, euch Dankeschön. Woran lag denn das bloß? Ist mit der Maschine etwas nicht in Ordnung? Oh, die Maschine ist vollkommen in Ordnung. Glock ist ausgebogen. Ausgebogen? Weshalb? Wegen Nebels über den Alpen. Naja, vielleicht war es das Vernünftigste. Sicher war es das Vernünftigste. Peter tut immer das Vernünftigste. Deshalb ist er auch, wie der Chef sagt, einer der Spitzenflieger der Firma. So, sagt das der Chef? Na wunderbar, dann kann ihm ja nichts passieren. Was soll ihm denn passieren? Bin ich der Chef? Möchte nicht wissen, was der eben da drin dem alten Espensen erzählt. Bitte erledigt. Kein Wort weiter. Als Werkmeister sind Sie entlassen. Im Übrigen kennen Sie meine Vorschläge. Ja. Ja, aber da, das ist doch... Na, das kann doch nicht... Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Herr Direktor. Überlegen Sie sich die Sache bis heute Abend. Sagen Sie dann Herrn Karst Bescheid. Aber ich kann doch nicht... Als Monteur hier bei uns im Betrieb, Herr Direktor, da, ja, das kann ich doch nicht. Die jungen Burschen, die lachen doch über mich. Und meine Frau, was soll die denn da sagen? Und die Jungs? Nehmen Sie Vernunft an, Espensen, der Fall liegt klar. Werkmeister können Sie nicht länger sein, das müssen Sie selbst einsehen. Wenn ich Sie als Monteur im Betrieb behalten will, so ist das alles, was für Sie geschehen kann. Herr Direktor, Sie waren doch immer so freundlich zu mir. Herr Direktor, wissen doch, wie lange ich... 26 Jahre. Sehen Sie hier, Herr Direktor, das Telegramm. Sie erkennen das doch. Das ist vom Jahre 12. Da habe ich da drüben in Argentinien... habe ich da die Montage unseres ersten Flugzeuges gemacht. Und da haben Sie mir ein Telegramm geschickt. Ja, die Firma hat mir gratuliert, Herr Direktor. Das soll alles nicht gewesen sein. Und hier Ihr Schreiben zu meinem 25-jährigen Dienstjubiläum voriges Jahr. Und die 6 Flaschen Pünderlicher Goldlei von der Firma. Herr Direktor, das kann doch nicht auf einmal alles vergessen sein. Alles ist gewesen, Espensen, nichts ist vergessen. Sie waren ein guter Angestellter der Firma. Aber Brüssel hätte nicht passieren dürfen. Ja, was kann ich denn dafür, Herr Direktor? Ich habe doch immer meine Pflicht. Sie brauchen ja nicht bei uns zu bleiben. Suchen Sie sich doch was anderes. In meinem Alter? Mit 58? Bei den Zeiten? Das können Sie doch selber nicht im Ernst glauben, dass ich da noch wo unterkomme. Also gut, dann bleiben Sie hier als Monteur, wie Sie wollen. Der Herr Direktor, seien Sie doch barmherzig. Ich kann nicht mehr leben. Das kann kein Mensch von mir verlangen, was ich sowas mitmache. Herr Direktor, es wird ja nicht wieder... Fangen Sie nicht noch einmal damit an, Espensen. Hallo? Was gibt's, Frau Uhl? Ihre Voranmeldung München, Herr Direktor. Bayerische Motorenwerke, Direktor Blossfeld. Dicke Luft beim Chef. Ah, Herr Espensen, vom Chef zurück? Nee. Ich kann das nicht. Die Grünschnäbel in Werkstatt 3, wie die lachen werden. Diese jungen Burschen, die sowieso alles besser wissen. Wenn ich da plötzlich gar nichts mehr zu sagen haben soll, in Werkstatt 3, nee. Das kann kein Mensch von mir verlangen. Alles, was recht ist. Na, alter Espensen, gehen Sie mal nach Hause und trinken Sie einen starken Kaffee. Dann schlafen Sie sich erstmal ordentlich aus. Dann sieht die ganze Kiste anders aus. Schlafen? Junger Mann, ich kann nicht mehr schlafen. Nee, das kann ich nur nicht mehr. Höchstens noch einmal kann ich schlafen. Aber denn gleich richtig. furchtbar ist das. So habe ich mir das nicht gedacht. Tja, der Chef. Eisern, eisern. Muss denn das sein? Diese Strenge, diese Härte? Es muss wohl. Sonst täte er es nicht. Früher oder später hascht's jeden von uns mal. Hallo, Zentrale. Bitte? Ja, ich notiere. D8711, Rom, Berlin. Pilot Glock. In 2 Minuten, Rollbahn A. Danke. Peter! Ja. Durchsage. D8711, Rom, Berlin. Pilot Glock. In 2 Minuten, Rollbahn A. D8711, Rom, Berlin. Pilot Glock. In 2 Minuten, Rollbahn A. D8711, Rom, Berlin. Pilot Glock. In 2 Minuten, Rollbahn A. Er ist es. Er ist es. Da. Gehen wir mit der Ruhe, Frau Glock. Das Betreten des Flugfeldes ist verboten, Frau Glock. Bloß Ihnen, Fräulein Uhl, weil sonst keiner hier landen würde. Gott, wie witzig, Herr Kaps. Da, der Peter. Na, sehen Sie, jetzt kann er schon runterspucken, der Peter. Da, da ist er, der Peter. Peterle. Na, hat er runtergeblinzelt? Schön ist so eine Maschine morgens in der Sonne. Man kann sich gar nicht vorstellen, was sie durchgemacht hat in der Nacht. Jetzt setzt er gleich auf. Vorsichtig, Peter. So, hübsch leise, damit bloß nichts kaputt geht. Ich gehe ihm entgegen. Das darf ich doch. Natürlich. Liebe macht kindisch. Und glücklich. Geht alles vorüber. Hallo, Zentrale. Verbinde. Die werden sich umsehen, die beiden. Wonach, Fräulein Uhl? Na, der Chef lässt nicht mit sich spaßen, heute am allerwenigsten nach dem Fall Espensen. Ausgewogen, 112 Minuten Verspätung, und da kann man sich noch so freuen, verstehe ich nicht. Jawohl, Moment bitte. Bleiben Sie in der Leitung. Dem Glock tut der Chef nichts. Lieblingssohn. Der kann Kopfstand machen, er kriegt noch eine Gehaltszulage. Wir sprechen uns wieder. Der Chef kocht, ich höre das doch. Kochen? Sie hören nicht, was ich höre. Gott sei Dank. Hallo, Zentrale. Jawohl. Bitte sehr, Herr Direktor. Eben gelandet. Jawohl. Der Chef fragt bereits nach Glock. Reinbestellt? Noch nicht, kommt noch. Da bringe ich ihn. Morgen allerseits. Bisschen spät, was? Oh, uns macht das nichts. Aber Ihrer Frau sollten Sie sowas nicht antun, Herr Glock. Na und? Der Chef? Tobt, wie? Darüber kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Hallo, Zentrale. Espensen habt ihr also weggejagt? Na, hübsche Sachen höre ich da. Tja, der Wind wird hier sehr scharf, Herr Glock. Immer noch milder als über dem Edstahl. Peterle, erzähl doch. Der Sturm kam von vorn, ja? Und lauter Nebel? Was? Ach, der Sturm. Naja, klar, von vorn. Okay, das ist sowas von Sturm, das hat es überhaupt noch nicht gegeben. Und Schnee und Regen. So wie wenn einer stundenlang Eimer mit schwarzem Schlamm gegen die Scheibe gösse und damit 150 dagegen an. Sterne ist nicht, Mond fällt aus. Kein Lichtschimmer, nichts. Direkt romantisch muss das sein, so ganz allein mit der Natur. Romantisch? Naja, wie Sie denken, Fräulein Uhl. Hauptsache, dass du da bist. Na klar, Hauptsache, heile Knochen, heile Maschine. Hallo, Zentrale. Jawohl, Herr Direktor. Pilot Glock hier bei uns. Jawohl, soll er? Wie bitte? Der Chef. Der Chef? Nehmen Sie es nicht tragisch, Glock. Kann jedem mal passieren. Ja, gewiss. Bitte, jawohl. Ich notiere wörtlich. Was ist denn los? Soll ich reinkommen zum Chef? Er kann doch nichts dafür. Ja, danke, Herr Direktor. Sie sollen sich ausschlafen, Herr Glock, sagt der Chef. Er wünscht Ihnen im Namen der Firma nach schwerem Nachtflug Glück zur glatten Landung. Er wünscht mir Glück? Das hat der Chef gesagt? Ich richte nur wörtlich das Telefonat aus, Herr Glock. Dieser Chef, was? Gibt's das nochmal auf der Welt? So ein Chef? Und mir war er bis jetzt immer so unheimlich. Ja, weil das Hildekind eben ein dummes, liebes, kleines Mädchen ist, das immer Angst haben muss vor einem bösen, schwarzen Mann. Och, Peterle. Ach, Herrschaften, bin ich müde. Komm, Hildekind, nach Hause. Ausschlafen. Nach Hause? Ja. Für ein paar Stunden. Ausschlafen. Peter? Ja? Es ist soweit. Ja. Wie spät? 10 Uhr, Liebling. 10 Uhr in der Nacht. Es ist soweit. Wieder Abschied nehmen für 4 Tage. Für 96 Stunden. Wetter? Sterne leuchten. Wind? Das weiß ich nicht. Aber Hildekind. Du weißt aber auch gar nichts. Gar nichts. Äffchen. Woran denkst du? An den Nebel. Kann es heute Nebel geben? Im Oktober kann es immer Nebel geben. Die Alpen, weißt du, Kind, die, Die bösen kleinen Alpen, die fangen ihn auf, den Nebel, die halten ihn fest, die brauen ihn, den Nebel. Nur um den Peter zu ärgern. Peter! Peter, denkst du an mich? Da oben in der Nacht, beim Brausen der Maschine. Wenn ich erstmal festen Kurs habe, ist Zeit genug zum Denken. Ans Äffchen, an die Lampe da, an irgendwas, was mit dir zusammenhängt. Zum Beispiel an deine kleinen Pantoffeln, wie sie da... Na, sieh sie dir mal an, wie die kleinen Dinger da nebenan am Bett stehen. Ja, ja, ja. Aber wenn dann Nebel kommt oder Sturm, Schneesturm, weißt du? Ja, das ist das Gemeinste, was es gibt, im März und Oktober der Schneesturm. Da geht es natürlich nicht, da kann man natürlich nicht mehr an euch da unten denken. Da heißt es Zähne zusammenbeißen und durch. Natürlich, das verstehe ich. Der Schwimmer oben darf nicht an die Dinge auf dem Meeresgrund denken. Äffchen ist heute philosophisch. Jetzt aber raus aus der Falle. Was macht denn der Kaffee? Fertig. Extra stark. Due espressi. Du weißt du noch? Ja, Venedig, ja. Due espressi. Si, si, subito. Tante grazie, signora. Tante grazie. Servizio compreso. Dein Weg ist mit Sternen überstreut. Der Schinken ist ausgezeichnet. Von dem nehme ich mir was mit. So hoch wohnen wir. Und du musst immer noch höher. Man kann auch über die ganze Stadt sehen von diesem Fenster. So viel Lichter. In einer Stunde werde ich immer noch diese Lichter anschauen, weil ich weiß, dass du sie dann auch noch siehst. Wie die Lichter von oben aussehen, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Wie Löcher in einem schwarzen Hosenboden. Lauter kleine Löcher, die Hildelein eigentlich stopfen müsste. Aber du kannst es dir einfach nicht vorstellen. Weil du mich nie mit dir fliegen lässt. Fehlte gerade noch. Mag auch gar nicht. Siehst du? Aber komisch ist das. Und zum Beispiel so gegen Abend, wenn die Nacht heraufsteigt. Und dann fangen die ersten Dörfer zu leuchten an. Hier eins, dort eins und da, wie Menschen, die einander antworten. Aber das kapiert keiner. Unten. Ich vielleicht schon. Erzähl weiter. Naja, man stellt sich dann eben vor, was so an diesen Lampen unten geredet wird, wie das ist bei den Lampen und wie die Familien zusammenrücken um die Lampen. Und plötzlich ist die ganze Erde übersponnen von Lichtgrüßen. Wo Menschenleben ist, da glitzert es. Aber drum bei uns, da ist es inzwischen immer schwärzer geworden. Ganz schwarz. Und gar kein Licht in der Nähe mehr. Außer dem Schaltbrett. Dann bedeuten einem die Lichter da unten plötzlich so viel. Verstehst du? Mhm. Denn man fühlt sich so verdammt wach und allein. Mitten im Herzen der Nacht. Ach, willst du mir die Sachen herlangen, Kindchen? Ach, das Leder ist wieder so hart und schwer wie ein Panzer. Die Stiefel drücken. Nimm die anderen. Ach, die sind zu weit. Immer sparen sie an euch. Na klar. Die Rentabilität der Nachtflüge wäre in Gefahr, falls der Pilot mit heilen Zehen das Ziel erreichte. Zieh den Pullover noch unter. Es wird kalt sein oben. Ja, wenn's dich beruhigt, Äffchen. Jetzt bist du gerüstet. Ja, gefalle ich dir? Du bist schön. Und du auch, in deinem komischen kleinen Schlafrock. Kriegersgattin. Sag das nicht. Bitte. Weshalb denn nicht? Das ist doch Krieg, den wir führen da oben. Der Chef sagt immer, Nachtflug wäre friedlicher Krieg gegen die D-Züge. Gegen die D-Züge? Ja. Und die tun doch niemand was. Na, danke schön. Diese verdammten Biester da unten auf der Erde fahren doch Tag und Nacht ohne Unterbrechung. Die stört das doch gar nicht, wenn es dunkel ist. Ach, gib mir doch bitte meine Jacke. Mhm. Dankeschön. Nur wir armen Burschen da oben. Wir müssen runter, wenn es mulmig wird. Aber das wird anders werden. Noch 2-3 Jahre, 1932 etwa. Dann fliegen wir nachts genauso selbstverständlich wie am Tage. Ich bin eifersüchtig. Auf wen? Auf die Sterne? Auf die Nacht? Ja. Auf alles. Auf alles, was dich mir nimmt. Na, was denn, Hildekind? Angst? Was? Na, Angst gibt's doch nicht, hörst du? Angst, na. Peter. Peter. Na, was ist denn, Äffchen? Weißt du es auch? Immer, Peter. Auch wenn du droben bist. Und ich hier unten auf dem Meeresgrund. Was, mein Herz? Peterle. Hildelein. Hast du gehört? Gilt mir das? Hallo, wer ist denn da? Ich nehme Sie mit zum Flugplatz. Komme sofort! Der Chef. Der Chef. Ja, adieu, Hilde. Sei brav und sitz nicht immer zu Hause rum. Ja, Peter. Am Montag bin ich wieder da, so gegen 6 Uhr früh. Ja, Peter, ich bin auf dem Platz. Leb wohl, Hilde. Hast du alles, Peter? Die zweite Brille und die Handschuhe? Ja, alles, Kind, alles. Milchflasche, Schnuller, frische Windeln, alles da. Dein Gesicht. Du, zum letzten Mal. Also schön, aber schnell, Kind, der Chef. Nun komm, komm, bitte lass mich los. Der Chef wartet. Er wartet, der Chef. Lauf, lauf. Ist doch fein, dass er mich mitnimmt, nicht wahr? Ja. Tschüss. Tschüss, Peter. Peter, komm wieder. Peter! Ich kam zufällig mit meinem Wagen hier vorbei und da dachte ich, ich könnte den Glock gleich mit auf den Flugplatz nehmen. Wenn noch Zeit gewesen wäre, hätte ich bei dem glücklichen jungen Paar einen Besuch gemacht. Wie lange sind Sie jetzt eigentlich verheiratet? 5 Monate. Haben Sie Dienst heute Nacht? Allerdings, ja. Einer muss doch deine Luftkapriolen von Land aus verfolgen. Was ich sagen wollte, Glock. Ich bin natürlich nicht zufällig hier vorbeigekommen. Sondern um dir etwas Dienstliches zu sagen, ehe du es dachtest. Dienstlich? Jawohl. Beim letzten Rom-Nachtflug der D-8711 hat sich etwas ereignet, was mich erstaunt hat. Ich bin in Berlin glatt gelandet? Jawohl. Aber mit 115 Minuten Verspätung und mit 160 Liter Benzin mehr Verbrauch. Die Rompost gelangte trotzdem in Berlin zur ersten Bestellung. Alle Zuganschlüsse wurden erreicht. Darauf kommt es nicht an. Du bist über dem Edstahl ausgebogen. Du bist umgekehrt. Warum? Hattest du Angst? Überm Edstahl? Ob du Angst hattest, Glock? Ja. Wovor? Ich konnte nichts mehr sehen. Nichts. Nicht mal mehr meine Hände. Ja, nachts pflegt es dunkel zu sein. Das Bordlicht versagte. Du hattest die Taschenlampe. Es schneite. Ganz dicht. Welch Naturereignis. Der Motor begann zu vibrieren. Nein, du lügst. Ich glaubte, dass er vibriere. Vielleicht habe ich mich getäuscht. Der Motor ist sofort nach deiner Landung von unserer Werkstatt überholt worden. Ich habe den Bericht darüber. Der Motor war tadellos. Motoren vibrieren nur, wenn der Pilot Angst hat. Das Gebirge war über mir wie eine Mauer. Und Schneesturm. Böen, sobald ich höher stieg und alles schwarz. Meine Hände gehörten nicht mehr mir. Sie lagen auf dem Steuer wie fremde Instrumente, die mir nicht mehr gehorchten. Es war, als drücke mich eine schwarze Faust zur Erde nieder. Ja, du hast zu viel Einbildungskraft. Die hattest du schon als Junge. Ich dachte, wir hätten dir das ausgetrieben. Man ist nur ein Mensch. Seit wann solche Antworten? Das sind schlechte und dumme Antworten und die gefährlichsten von der Welt. Du weißt, dass grundloses Ausbiegen unerlaubt ist. Unerlaubt und unter Umständen sogar strafbar. Du hast deine Route zu fliegen, weiter nichts. Unser Brennstoff ist nicht dazu da, dass unsere Piloten über Europa spazieren fliegen. Wir sind am Flugfeld. Also, Glock? Es soll nicht wieder vorkommen, Chef. Ja, ich hoffe es, Peter. Ich verlasse mich darauf, Peter. Hier meine Hand, Chef. Danke. Also dann, Glock. Guten Flug. Danke, Chef. Also, Kast, wegen Espensen nur eine kurze Notiz an die Blätter. Sagen Sie der Presse, Unglücksfall. Unglücksfall, jawohl. Und wohin soll der Tote gebracht werden, Herr Direktor? Entweder in seine Wohnung oder gleich auf den Friedhof. Jawohl, Herr Direktor. Sonst noch was? Der England-Kurier ist in London eingetroffen. Gut. Aber vom Rom-Kurier haben wir keine Nachricht. Von Glock keine Nachricht? Was heißt das? Seit wann? Seit 90 Minuten haben wir keine Funkverbindung mehr mit D-8711. Seit 90 Minuten? Warum melden Sie mir das nicht sofort? Also was ist mit D8711? Schneesturm über den Alpen, Herr Direktor. Ja, wo? Die Alpen sind groß. Überall. Ach, Unsinn, das gibt es doch gar nicht. Bei uns ist nur ein 300 Kilometer breiter Schneesturm über den Alpen gemeldet. Schneesturm und Nebelfront. Ja und? Da kann man doch ausbiegen. Ist Belfort frei? Elsass wolkenlos. Gut, und Salzburg? Regen. Aha, wie immer. Also gut. Funken Sie sofort an D8711. Glock soll umkehren. Nordfront der Alpen Richtung Bodensee nach Westen. Schweizer Grenze bis Belfort, dann südlich Rhonetal bis Lyon. Bei Avignon Mittelmeerküste ansteuern. Genua, Pisa, Rom. Ist das klar? Jawohl. Nur... Was? Das Funkgerät bei Glock scheint nicht mehr intakt zu sein. Unsinn, das gibt es nicht. Senden Sie jedenfalls den Befehl. Und melden Sie gleichzeitig Rom 2 Stunden Verspätung. Ich gebe sofort durch. Gut, danke. Und sobald Glock Nachricht gibt, bitte ich um Meldung. Jawohl, Herr Direktor. Glock konnte doch umkehren, ausbiegen. Man fliegt doch nicht einfach nachts in Schneestürme hinein. Ist doch kein kleines eigensinniges Kind. Ausbiegen konnte er doch. Er hatte doch alle Wettermeldungen. Wozu haben wir die Organisation? Diese wunderbar klappende, bis ins Letzte durchgearbeitete Organisation der Wettermeldungen. Dieser dumme, wilde Kerl. Aber er schafft es. Jungens wie der gehen nicht so schnell vor die Hunde. Der denkt an seine Hilde, wenn's brenzlig wird. Und vielleicht auch mal an mich. Beißt die Zähne zusammen und kommt durch. Wo sind wir? Keine Ahnung. Ich höre nichts mehr. Vielleicht 40 Kilometer südwestlich von Innsbruck. Hörst du München? Schwach. Mailand? Nichts. Wie viel Uhr? 3:58. Dieses Scheißgewitter, seit 1,5 Stunden jetzt. Verstehe gar nicht, dass wir nicht rauskommen. Als ob überall auf der Welt Gewitter wäre. Na, einmal werden wir ja rauskommen, immer mit der Ruhe. Was hörst du? Nichts mehr. Stille über allen Wassern. Irgendein Defekt an der Antenne. Na, das fehlte gerade noch. Also schön, immer geradeaus. Mensch, was ist denn das? Was denn? Na da, der Benzinstand. Was? Sieh dir das an. Ach, Donnerwetter. Ja, wie ist denn das möglich? Ist ja reizend, noch 65 Liter. Für eine halbe Stunde noch. Die Benzinleitung muss defekt sein, durch den Sturm. Ist ja ein reizender Tag. Gewitter, Schneestürme und kein Benzin. Ist ja großartig. Also aus. Wenn wir nicht binnen 30 Minuten landen. Na, 30 Minuten sind lang. Können wir längst aus dem Gewitter raus sein. Na klar. Ja? Herr Direktor, Frau Espensen ist hier. Möchte Sie sprechen? Frau Espensen? Nein. Ausgeschlossen jetzt. Morgen um 11. Ich bedauere den Tod dieses alten Mitarbeiters außerordentlich. Bei ruhiger Überlegung hätte die ganze Sache... Frau Espensen lässt sich nicht abweisen, Herr Direktor. Könnten Sie nicht doch... Nein, nein, unmöglich. Ich kann jetzt nicht. Sagen Sie das. Jawohl, Herr Direktor. Hallo, Karst. Hat Glock geantwortet? Nein, keine Funkverbindung mehr. So, dann fragen Sie München, Innsbruck, Bozen, Salzburg, Zürich, Basel, Bern an, ob dort irgendwelche Nachrichten von D8711 vorliegen. Habe ich schon getan, Herr Direktor. Es liegt irgendetwas vor. So. Aha. Ja, dann müssen wir also warten. Danke. Warum gibt er denn keine Nachricht? Dass bei unseren modernen Maschinen die Sendeanlage total kaputt ist, das gibt es doch gar nicht. Störungen, ja. Aber völliges Versagen, das ist ausgeschlossen. Es ist nichts als Eigensinn. Dieser wilde, ungezogene Bengel will mich strafen, weil ich das Umkehren verboten habe, wenn es nicht nötig ist. Weil ich hart zu ihm bin. Aber ich muss doch hart sein zu ihm, zu Espensen, zu allen. Sonst geht's doch hier drunter und drüber. Aber ich kenne ihn, diesen Peter Glock. So war er immer, mit 17, 18 schon. Spannt die Leute auf die Folter, über die er sich geärgert hat, schweigt ein paar Stunden lang und plötzlich kommt dann ganz vergnügt, als wenn nichts gewesen wäre, die Nachricht: an Bord alle wohl. Und übermorgen steht er wieder hier, zurück aus Rom, mit einem neuen, knallbunten italienischen Schlips. Sitzt halb auf der Lehne des Sessels wie immer, lacht sein hellstes Lachen, strahlt mich an. Und ich darf ihm nichts sagen von meiner Angst. Angst? Ja, Angst. Alle können sterben. Espensen, ja. Und Schanz voriges Jahr und von Krug im Sommer. Peter will ich nicht auf dem Gewissen haben. Nein, Peter nicht. Hörst du was? Nichts. Keine Verbindung zu bekommen. Habe Antenne eingezogen. Unsinn, Mensch. Versuch sofort Verbindung zu kriegen. Ich muss Wettermeldung haben. Oh, verdammt, meine Pfoten. Nichts zu machen. Das verdammte Gewitter. Die ganze Luft ist geladen. Jetzt sind wir mittendrin. Ja, das sagst du seit anderthalb Stunden. Kannst du nicht ausbiegen? Ausbiegen. Bei so einer Gewitterfront. Hättest nicht erst reinfliegen sollen. In München war noch alles klar. Ich muss nach Rom. Ohne Umwege. Aha, der Chef spricht. Halt die Schnauze. Muss nach Rom ohne Umwege. Ja, wahrscheinlich kurven wir dauernd im Kreis. Möglich. Ich sehe ja nichts, Mensch. Bin doch blind. Blind bin ich. Na, nachts siehst du nie was. Doch. In jeder Nacht war Licht. Irgendein Licht, ein verschwommenes Licht. Nur heute dieser schwarze Sack. Willst du rauchen? Und was denn? Bei defekter Benzinleitung? Fängt der Kahn bald an zu stinken? Ruhe, Mensch. Solange wir nicht tot sind, leben wir noch. Ja, noch 20 Minuten. Dann geht's runter. Gleitfluch. Ja, jawohl. Mensch. Mensch, deine vorletzte Zigarette schmeckt ganz enorm. Bei der letzten hat man wahrscheinlich schon die Hosen voll. Aber die vorletzte? Du, die vorletzte, glaube ich, das ist die beste im ganzen Leben. Warte mal. Hallo? Ja? Du, ich höre. Ja, was denn? Jetzt. Genua. Ja? Ganz matt. Verdammt. Noch irgendein Dampfer sendet seinen Quatsch. Ja. Santa Catalonia oder wie der Kahn heißt. Meldet schwere See aus Südwest. An Bord alles wohl. An Bord alles wohl. Wie bei uns. Du wechselst den Kurs? Ja. 345 Grad. Der Sturm drückt von vorne. So habe ich ihn in der Seite und die Kiste macht ein paar km mehr. Ach, mach keine 10 Minuten aus. Vielleicht kommt es auf die letzten 10 Minuten gerade an. Na, meinetwegen. Ist ja Piepe, wo wir unsere letzten 20 Liter verkurven. Runter müssen wir ja doch. Sagen Sie mir die Wahrheit! Was wünschen Sie, Frau Glock? Die Wahrheit. Sagen Sie mir doch bitte die Wahrheit. Sie sind der Chef. Kein Mensch gibt mir Auskunft. Ich war im Funkraum. Niemand zeigt mir die Funktelegramme von Peter. Endlich geben Sie zu, dass seit über anderthalb Stunden nichts, kein Laut mehr zu hören ist. Kein Ruf, keine Antwort, nichts. Und jetzt komme ich zu Ihnen. Sie sind doch der Einzige, der es wissen muss. Keiner will mich zu Ihnen lassen. Es heißt, Sie sind nicht im Haus. Dabei sitzen Sie hier, wissen wahrscheinlich längst alles. Sitzen hier, wissen alles. Nur mir sagt man nichts. Glauben Sie mir, Frau Glock, ich weiß nicht mehr als Sie selbst. Tatsache ist, wir haben mit dem Piloten Glock seit 105 Minuten keine Funkverbindung mehr. Was heißt das? Warum nicht? Er müsste doch schon fast in Oberitalien sein. Es wird ja bald Tag. Fragen Sie doch an in Innsbruck, in Bozen, in Mailand. Sie haben doch den Telegraph. Fragen Sie doch an. Ich habe bereits angefragt. Nichts? Nichts. Pilot Glock hat starke Verspätung. Aber weshalb denn? Hat sein Motor einen Defekt? Ist der Nebel geraten? Ich sagte Ihnen bereits, dass wir ohne Nachricht sind. Sie verheimlichen mir etwas. Ich sehe es an Ihren Augen. Aber bitte, bitte sagen Sie es mir. Es ist viel besser, wenn Sie mir alles sagen. Wir wissen nur, dass aus den Gegenden, die D-8711 in den letzten 2 Stunden zu überfliegen hatte, starke Schneestürme und Nebel gemeldet sind. Schneestürme über den Alpen? Ja, konnte er nicht ausbiegen? Oder umkehren? Man braucht doch nicht in Schneestürme hineinzufliegen. Es kann doch nicht überall auf der Welt Schneesturm sein. Nein, das Elsass ist klar. Die Linie Belfort-Lyon ist frei. Wusste er das nicht? Er musste es wissen. Er hatte alle Wettermeldungen Europas zur Verfügung. Warum? Warum? Warum ist er da nicht ausgebogen? Sie schweigen. Dann will ich es Ihnen sagen. Weil es ein Umweg war. Und Sie wünschen keine Umwege. Sie verbieten Umwege. Ich wünsche, dass die deutsche Nachtpost bei Sonnenaufgang in Rom ist. Weiter wünsche ich nichts. Peter ist in Lebensgefahr? Jeder Flieger kommt zuweilen in Lebensgefahr. Das liegt in unserem Beruf, gnädige Frau. In 90 von 100 Fällen geht alles gut. Ich habe Sie verstanden. Nein, nein, Sie haben mich nicht verstanden. Wir müssen hoffen. Wir haben alles Recht zu hoffen. Der Schneesturm hat ihn abgetrieben, er wartet den Tag ab, er ist im Kreis geflogen, irgendwo über den Alpen. Ach, Sie glauben es ja selbst nicht. Er kann notgelandet sein. Nehmen Sie an, D-8711 wäre auf einem Gletscher gelandet. Diese Gletscherlandungen können völlig gefahrlos sein. Freilich kann es viele Stunden dauern, Tage vielleicht, ehe wir dann Nachricht von der Notlandung erhalten. Viele Stunden? Tage? Das halte ich nicht aus. Ich liebe ihn doch. Ich liebe ihn doch. Ja, ebenso ist es möglich, dass wir in 2 Minuten schon wieder Verbindung mit D-8711 haben. Ja, das ist möglich, wenn es Gnade gäbe. Aber es handelt sich hier nicht um Gnade. Gnade beanspruchen wir gar nicht. Aber ein Mann wie Peter Glock, das Schicksal ist doch nicht blind, nicht wahr? Das Schicksal liebt doch die Tapferen. Ich habe das oft erfahren. Jetzt höre ich an Ihrem Ton, dass Sie das alles selbst nicht mehr glauben. Och, Sie haben ihn ja schon längst aufgegeben. Nein, ich habe ihn nicht aufgegeben. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Schweigen Sie. Schweigen Sie doch. Ich habe ja längst verstanden. Im Gegenteil, ich habe gesagt, dass wir Vertrauen haben müssen, dass es noch Tage dauern kann, bis wir Gewissheit erhalten. Vertrauen? Vertrauen? Er hatte so viel Vertrauen, so unerschütterliches Vertrauen, als er mich verließ. Ja, ja, ich weiß es. Ich spüre, dass er auch in diesen Stunden der Gefahr Vertrauen hat. Er denkt an Sie und an unsere große Sache. Mensch, du, die Hilde. Du hast doch die Hilde gekannt, wie? Na, mir wäre es ja scheißegal, aber so eine kleine Frau da unten? Irgendwo bei einer Lampe? Lampe? Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ja, du, eine Lampe brennt und man weiß, wo man ist. Hat eine Landkarte vor sich und weiß, wo man ist auf der Karte. Das ist toll, was? Verstehst du das? Mensch, wir verlieren Höhe. 3-3. 3-1. 3000. Halt doch die Kiste! Ich halte ja, Mensch, aber was soll ich denn machen bei den Vertikalböen? Wir müssen über anderes Gelände gekommen sein. Vielleicht ein See oder Wälder oder schönes Meer. Wo soll denn hier Meer herkommen? Wir sind doch mitten über den Hochalpen. Das Meer dürfte 320 Klimmzüge südlich sein. Ach, weiß der Teufel. Du! Wie hoch sind denn auf deiner Strecke die Berge? Stellenweise 3.000 bis 4.000. Wir haben noch 2.800. Verflucht noch. Mensch, gleich kommt ein Berg und sagt, grüß Gott, ihr Lieben. Hat keinen Zweck mehr, Mensch. Versuche zu landen. Wer dabei Bruch machen oder gegen Berg trudeln, Jacke wie Hose, dann wird wenigstens Ruhe. Landen, landen, bist du verrückt bei der Dunkelheit. Wir können ja Glück haben. Hochplateau oder Gletscher. Oder vielleicht ein Tennisplatz. Hast du die Magnesiumrakete? Erstmal die Gegend ableuchten. Leuchtrakete klar. Die letzte. Wenn wir die verpulvert haben, dann ist überhaupt Schluss mit dem Landen. Wir hätten am Anfang sparen sollen. Nee, sparen brauchen wir jetzt nicht mehr. Mensch, schon wieder Höhe verloren. 1600. Also los, steck die Funzel an. Was ist los da unten? Weißes Gestein, Wälder, Wasser. Mensch, wo sind wir bloß? Weiß der Teufel. Du, das sah verdammt nach Gardasee aus. Wie viel Benzin? Noch für 15 Minuten. Wir steigen. Verdammt nochmal, jetzt sind wir wieder drin. Frau Glock, denken Sie an unsere große Sache. Dieses lächerliche Wort kann ich nicht hören. Ich habe sie zu oft gehört, die großen Worte. Was für eine große Sache ist es denn, die so viel Opfer fordert und rechtfertigt? Sie wissen es selbst. Die Frau von Peter Glock muss das wissen. Nein, ich weiß nichts. Ich verstehe das alles nicht mehr. Es ist die Sache des Fortschritts, Frau Glock. Die Zukunft der Luftfahrt, die vom Einzelnen das Äußerste fordert, sogar seinen Untergang. Frau Glock, ich dachte, das wäre Ihnen bekannt. Der ewige, bisher hoffnungslose Kampf zwischen der Luftfahrt und allen Beförderungsmitteln zu Wasser und zu Lande ist doch der, dass das Flugzeug den Zeitgewinn, den es am Tage gegenüber Eisenbahn, Schiff und Auto erzielt, in der Nacht gleichsam wieder hergeben muss. Die Rom-Express-Züge durchbrausen in jeder Nacht Brenner und Gotthard. Die Maschinen der Schiffe arbeiten weiter, gleichgültig, ob Licht oder Dunkelheit über den Meeren liegt. Nur wir, die Flugzeuge, mussten bisher so gut wie still liegen, sobald die erste Dämmerung sich über das Land breitet. Sache unseres Jahrzehntes ist es, diesen tragischen Kampf mit ungleichen Waffen endgültig zu unseren Gunsten zu beenden. Die Sache des Fortschritts? Die Zukunft der Luftfahrt? Dass die Berliner Abendpost am Morgen in Rom ist? Das also ist die große Sache? Dafür zu sterben soll Pflicht sein? Jeder Fortschritt wird mit Opfern erkauft. Seit die Menschen sich die Welt erobern, mussten Opfer auf dem Weg des Fortschritts fallen. Dieser sinnlose, menschenmordende Fortschritt, wie ich ihn hasse. Ihr Mann denkt anders. Ich habe ihn anders denken gelehrt. Peter denkt gar nicht mehr. In der Not des Lebens hat man anderes im Kopf als Gerede von Fortschritt und Pflichterfüllung. Es gibt Dinge, die man nicht gelegentlich im Kopf, sondern immer im Herzen hat. Sie haben Ideale im Herzen, das glaube ich schon. Vom Schreibtisch aus, vom Telefon aus. Immer wenn Sie junge, glückliche, lebensdurstige Menschen in den Tod schicken, dann haben Sie Ideale im Herzen. Ich habe Peter Glock nichts zugemutet, was ich nicht von jedem meiner Piloten verlangen muss. Freilich, Sie machen keinen Unterschied. Mann ist Mann, einer so gut wie der andere. Jeder nur Menschenmaterial, das geopfert wird. Also ich verstehe Ihre Erregung, Frau Glock, aber hat es Sinn, jetzt zu streiten? Wir hoffen doch beide mit gleicher Kraft auf dieselbe Nachricht. Herein. Die letzten Wettermeldungen. Danke. Einen Augenblick, bitte. Noch immer Schneesturm und Nebel in der ganzen Breite der Alpen. Hier die Lücke bei Belfort, dann ganz drüben im Osten bei Linz. Naja, er hätte umkehren müssen. Ausbiegen. Ich verstehe das gar nicht. Ach, Unsinn, er ist längst durch. Da in der Po-Ebene ist jetzt schönstes Wetter. Mailand, wolkenlos. Verona, schwacher West-Südwest, wolkenlos. Rom, wolkenlos. Mailand, Verona, Rom. Dort war ich mit Peter auf der Hochzeitsreise. Und Venedig. Wie ist in Venedig das Wetter? Wolkenlos. Wolkenlos. Canale Grande, Piazzetta, Markusplatz, alles wolkenlos. Und überm Lido steigt jetzt die Sonne aus dem Meer. Frau Glock, seien Sie tapfer. Noch ist nichts entschieden. Streiten wir nicht mehr. Wir beide, die ihn lieben. Gewitter. Gewitter. Überall Gewitter. Um 2000 herum ist es am dollsten. Du musst ziehen, Mensch. Wir müssen durch. Rauf, rauf. Was soll man denn da oben? Ohne Benzin und Richtung. Was hier am Fliegen, was? Ach, Quatsch. Mensch. Licht. Was? Licht, Mensch. Was denn, wo denn? Sterne. Sterne. Helle Sterne, Mensch. Ein Loch in Wolken. Du, der Dreck wird immer dünner. Geh hoch, Mensch. Da, da. Ein Schacht zwischen den Wolken. Schraub dich da hoch. Zieh enge Kreise. Nicht raus. Jetzt bist du raus aus dem Schacht. Ach Gott, ich sehe schon wieder nichts mehr. Aus. Du bist raus aus dem Schacht. Das Loch finden wir nicht wieder. Ich fliege ja im Kreis. Es muss doch wiederkommen. Ach, ist ja alles dunkel. Da. Jetzt. Jetzt. Hier. Licht. Mensch, wir steigen. 2,6. 2,8. Das Gewölk wird dünner. Überall Licht. Sterne. Da, Mensch. 5. 10, 100 Sterne am blauen Himmel. Und die ziehen uns rauf, die Sterne, wie Köder an der Angel. Zwei tote Fische und wir beißen an. Wir beißen die Sterne an. Junge, die Wolken, keine schwarzen Lappen mehr. Licht, helles weißes Licht. Du, es gibt noch Licht auf der Welt. Ja. 3000. Steige, Mensch, steige. 3200. Der Mond, das Licht muss vom Mond kommen. Ja. Wie Milch, wie fließende Milch. Und jetzt, oh Gott, du lieber Gott, du lieber Gott. Wir sind raus. 3500. Der Mond, der gute Mond. Und die Sterne, blauer Himmel und Sterne, 1000 Sterne. Und du, wie das alles leuchtet. Tragdecke und dein Gesicht, Mensch, du. Dein altes blödsinniges Gesicht ist auch noch da. 3000 Meter starke Wolkenschicht unter uns. Die Hölle unter uns. Schnee unter uns, Blitze unter uns. Wasser und Wälder unter uns. Wie Schnee ist das da unten? Wie weiße Schneeberge, die Wolken im Licht des Himmels. Sterne und Eis und Schnee. Und wir zwei Menschen. Ganz allein. Ja. Steigen wir nach Haus, wir sind doch da. Ja. Lauf mal Ski. Hier, ich brauch doch das Steuer nicht mehr zu halten. Tatsächlich, du. Ist völlig windstill. Höhe? Dauern 3500. Ich drossle den Motor ab. Aber weshalb? Das spart Benzin. Wozu? Na, wer weiß. Da kannst du ja langsam gleiten bis auf den Wolkenrand runter. Ja, wie eine Barke, die an der Mole dahin gleitet. Ja, wie ein Bad. Ja, ein Bad in weißer Milch. Zigarette? Ja, gib her. Schmeckt? Letzte? Noch knapp 10 Minuten. Also nochmal vorletzte. Dann geht's runter. In die Hölle. Durch die Hölle zur Erde. Hilde. Hilde. Geh du. Ich lebe doch. Ich will jetzt nicht sterben, nein. Nein, jetzt nicht mehr. Ich habe das Licht gesehen. Ich will nicht wieder zurück in die Nacht. Mir graut vor der Nacht. Nie wieder. Ich bin jung. Ich habe da einen Menschen da unten. Ich will nicht sterben. Noch nicht. Ich lache ja, Mensch. Warum lache ich denn bloß, Mensch? Schluss jetzt, armer Kerl. Runter! Runter zur Erde! Ich will ja nur eins auf der Welt, dass Peter wiederkommt. Lieber Gott, gib, dass Peter wiederkommt. Gib, dass Peter wiederkommt. Lieber Gott, gib, dass Peter wiederkommt. Gib, dass er wiederkommt. Frau Glock. Jetzt rede ich noch mit Gott. Aber mit wem werde ich reden, wenn Peter nicht wiederkommt? Denken Sie jetzt nicht daran. An was soll ich denn denken? Für ihn ist es ja vielleicht gar nicht so entsetzlich. Er hat ja seine Pflicht getan, an die er so sehr glaubte. Mehr als an mich. Mehr als Leben. Aber ich habe doch nichts auf der Welt als ihn. Sie dürfen nicht alles das verachten, woran Peter glaubte. Woran er glaubt. Auch jetzt, in der Stunde der Gefahr. Ich verachte nichts. Ich verstehe es nur nicht. Pflicht, Fortschritt, Opfer, Allgemeinheit, das sind doch alles nur Worte. Gar nichts Wirkliches. Man muss wohl ein Mann sein, um das zu begreifen. Wissen Sie denn überhaupt, was Wirklichkeit ist? Was glauben Sie, dass Peter Ihnen antworten würde? Nur das, was über das Persönliche hinausgeht, ist Wirklichkeit. Was der Einzelne für sich selbst erstrebt, das stirbt ab und ist sinnlos. Es handelt sich doch um ganz etwas anderes, viel Größeres, viel Weiteres. Verstehen Sie mich? Es kommt alles darauf an, dass Sie mich jetzt verstehen. Doch, ich weiß, was Sie meinen. Das weiß ich schon. Ich kann nur nichts damit anfangen. Das ist doch alles nur so ausgedacht. So gar nicht lebendig. Doch. Gesteigertes, vielfaches Leben ist das. Wenn ein Mann die ihm anvertrauten, ihm folgenden Menschen bis an die Grenze ihrer Kraft zur Leistung hinaufsteigert, warum tut er das? Um sie unsterblich zu machen. um sie zu erlösen von sich selbst. Das ist der Grund. Verstehen Sie mich, Frau Hilde? Es ist sehr wichtig in dieser Stunde Ihres Lebens, dass Sie mich verstehen. Sagen Sie mir eines. Waren Sie in Ihrem ganzen Leben eigentlich einmal, nur einen einzigen Augenblick lang, wirklich glücklich? Ich meine, so wie ich und Peter es waren. Immer. In jeder Stunde, in jeder Minute, in jeder Sekunde, seit wir uns zum ersten Mal sahen. Kennen Sie das überhaupt? Diese Fülle von kleinen Dingen und Zärtlichkeiten. Und so kleine Worte, geflüstert von Mund zu Ohr, in die man alles legen kann. So Großes. So ungeheuer Großes. Eine solche Frage, ich kann hier nicht mein Leben vor Ihnen ausbreiten. Ich meine nur, wenn man das alles gar nicht kennt, hat man denn dann ein Recht, es verächtlich machen zu wollen oder zu zerstören? Peter ist freiwillig zu mir gekommen. Sie wissen es. Er wollte Flieger werden. Er lief von der Schule und dann meldete er sich zur Nachtflugabteilung, die mir untersteht. Weil er jung ist und weil er so sehr an Sie glaubte. Ach Gott, wie er Sie geliebt hat. Wie keinen Menschen auf der Welt. Sein Chef. Wie seine Augen leuchteten, wenn er von Ihnen sprach. Wie er zitterte vor Glück über jedes Wort des Lobes von Ihnen. Wie er verzweifelt war beim kleinsten Tadel. Er hat Sie angebetet. Sie waren es, der ihn über sich hinaus hob, wie Sie sagen. Über sein kleines persönliches Leben, über den Alltag. Und natürlich erst recht über mich. Frau Hilde. Aber wenn man als Frau so ein kleines bisschen Glück sich endlich erobert hat im Leben und es dann für sich festhalten will mit aller Macht, ist das schlimm. Schlimm? Nein, das ist Ihr gutes Recht. Aber das meine war es, Ihnen... Zu opfern? Ich habe ihn sehr geliebt, diesen Menschen. Und trotzdem? Trotzdem. Wenn er mich noch sehe. Peter, lieber Peter. Seine Augen, sein Mund. Kann denn ein Schneesturm so stark sein, das zu zerstören? Was ist das überhaupt, ein Schneesturm? Das ist doch nur Luft und Wasser und ein bisschen Dreck. Da fliegt man doch durch mit so großen, schweren Maschinen. Und es ist doch Unsinn. Es muss doch, jetzt muss doch die Nachricht kommen, dass er gelandet ist. Man kann doch in den Alpen notlanden. Sie sagen es selbst, auf Schneefeldern und in der Poebene. Da ist es doch jetzt wolkenlos und still. Sie müssen sich zusammennehmen. Es wird Tag. Gehen Sie jetzt nach Hause. Ruhen Sie. In ein, zwei Stunden haben wir auf jeden Fall Nachricht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bitte Sie jetzt. Herein. Karst, was ist? Telegramm. Geben Sie. Aha, Flughafendirektion Trient. Danke. Danke, Karst. Ich brauche Sie nicht mehr. Hat man ihn schon gefunden? Seien Sie tapfer, Hilde. Ich will tapfer sein, Chef. Soldat des Friedens, Peter Glock, gefallen im Kampf für die Eroberung der Nacht. Wir brachten das Hörspiel Nachtflug von Erich Ebermeyer nach dem gleichnamigen Roman von Antoine de Saint-Exupéry. Die Personen und ihre Darsteller waren der Chef Paul Hoffmann, Peter Glock, Pilot Kurt Haars, Hilde seine Frau Ortrud Bechler, Espensen, Werkmeister Hans Mahnke. Schmidt, Bordmonteur Walter Thurau. Karst, Sekretär Willi Reichmann. Fräulein Uhl, Telefonistin Elisabeth Zimmer. Ton und Technik Heinz Gauger und Eva Marquardt. Regie Paul Land. Sie hörten eine Monoproduktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1952.